Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der jedes Jahr aufs Neue mich belehrt, keinen gelben Schnee zu essen. Aber ich finde, die Schneebälle daraus, die werfen sich gut. Oder René? Hi! Ja, hallo Stefan, hallo an den Hallöchen, den Empfangsgeräten. Heute am 11.10.? 11.? Nein, hallo, am 11.2. Am 11. Februar 2021. Ja. Schön, genau, dass ihr wieder mit dabei seid. Stefan, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ja, wenn du Schneebälle wirst, dann werde ich mal lieber einen großen Schritt zur Seite machen. Ja, ich sag weil dir ich so nur, gut treffe. Die gelben Schneebälle haben mehr Mineralien als die weißen. Ja, okay. Aber du, weil steht noch einer draußen. Ja, weil es zu dritt einfach mehr Spaß macht. Holen wir ihn mit dazu. Heute wieder mit dabei unser Schneemann Marc. Hallo. Servus, Kameraden. Moin, Marc. Na, alles frisch? Na? Ja, bei dir auch? Schick, schick. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen zu eurem kleinen Intro, aber ist mir zum Glück gerade wieder entfallen. Also, ja, ich kann was dazu sagen. 11.2., was ist das für ein internationaler Tag? Ja, richtig, der 11.2., nicht zu verwechseln mit dem 11.2., aber so viel von mir. Ja, was ist dann am 11., Stefan? Komm, sag doch mal. 112, kommt einem die Zahl bekannt vor? Die Nummer. Der internationale Tag des Notrufs. Ist das so? Richtig, und deswegen hat, ich glaube, waren es alle Feuerwehren? Die Berliner Feuerwehr hat auf jeden Fall heute den ganzen Tag getwittert. Ja. Einsätze, und das ist also Hut ab, was die leisten müssen, muss man mal sagen. Das waren so viele Alarme, also die haben ordentlich zu tun. Katzen muss man von den mal Bäumen holen. Ja, also das ist mir auch aufgefallen. So mancher Notruf, da frage ich mich schon, warum wählt man da die 112? Aber das ist ein anderes Thema. Ich kann mal eben ein Beispiel Notruf geben, und zwar ruft eine alte Frau bei der Feuerwehr an und sagt, Hilfe, Hilfe, bei mir brennt's. Und da sagt die Feuerwehr am Telefon, wie kommen wir denn zu Ihnen? Und dann sagt die alte Dame ganz verwundert, na, haben Sie nicht mehr diese kleinen roten Autos? Ein Klassiker von Otto aus den 70ern. Sehr schön. Ist der von Otto? Ja, Otto Walkes. Die Älteren erinnern sich. Ja. Ja. Das war schon mal ein schöner Hinweis auf unser Witzbild. Ja. Das kommt aber nachher noch, ne? Nein, auf jeden Fall internationaler Tag des Notrufs 112 am 11.2. seit etlichen Jahren. Ja. Genau. Wir haben heute etwas ganz Besonderes gemacht. Also vielleicht hat es der ein oder andere von euch mitbekommen, und vielleicht wird es auch in eine Wiederholung gehen. Technische Tests. Ja, der Marc, du hast jetzt quasi überrumpelt, René. Ja, ja, der Marc guckt gerade, wie weit die Bierpulle in den Hals passt. Irgendeiner muss das testen. Marc, nicht spielen, mitmachen. Genau. Bin dabei. Wir haben quasi mal, vielleicht habt ihr die nächsten Mal auch Glück, lohnt sich also am Donnerstag einfach mal auf Insta zu gucken, ob wir dort unser Vorgespräch live übertragen und vielleicht ja auch den einen oder anderen Podcast. Aha. Kann man ja mal probieren. Ja, unbedingt. Und da gab es jetzt auch direkt schon Feedback. Also ich habe gerade Feedback erhalten. Da sagte jemand, als er uns live gesehen hat, er musste seiner Frau erklären, dass bei unserem Live-Dingsbums keiner auszieht. Keiner was? Auszieht. Also, dass sich keiner auszieht. Ach so. Nee, ich glaube mal, das ging Big Brother, Live-Show, keine Ahnung. Okay. Ja, egal, wir bleiben auf jeden Fall dabei. Ja, auf jeden Fall sollen wir Grüße ausrichten. Wen sollen wir genau grüßen? Den Peter. Ach so, ja, herzliche Grüße an Peter. Hat er die? Der war nämlich auch Vertreter, Peter. Ja, da haben wir es wieder. Hatten wir lange nicht mehr. Ja, cool, Peter, dass du auch kurz da warst. Und wer war es noch? Vivian? Wie hieß die? Vivian, da war dabei. Silke war dabei. Ja. Jens war dabei. Alle waren dabei. Leute mit komischen Namen, die man jetzt nicht auf einen menschlichen Namen zurückführen kann, waren dabei. Ja, Pseudonyme halt im Internet. Ne? Liebe Hörer, ihr könnt es zwar jetzt nicht sehen, aber ich winke für euch alle. Ja. Ja. Mit deinem Winkelement, dem Arm der Hand. Jo, besser so Arm dran. Ne? Ja. Apropos, haben wir denn irgendwie Feedback endlich mal bekommen? Wie sieht's aus, Leute? Habt ihr einen Briefkasten geguckt vor der Sendung? Der war ja rappelvoll, schon beim letzten Mal. Ja? Wir sind aufgrund des ernsten Themas gar nicht durchgegangen. Stefan, du hast doch auch einen Briefkastenschlüssel. Hau mal raus, was da ein Feedback gab. Ja, ich habe die Postkiste schon, ich musste mir extra einen Karton holen, damit ich das alles tragen kann. Nein, so schlimm war es nicht. Auf jeden Fall erstmal an alle vielen Dank fürs Feedback. Und ja, René hat schon angedeutet, wir hatten ja in der letzten Sendung eine ganz besondere Ausgabe zum Thema Schulen im Lockdown, wo wir über unsere Umfrage berichtet haben und die Ergebnisse dazu. Und daraufhin haben wir natürlich Feedback bekommen auf unsere Sendung. Und da können wir gerne mal kurz was vorlesen. Ich nehme mal hier die Gisela. Und zwar hat sie geschrieben, habe eben mit sehr großer Freude euren Podcast gelauscht. Sehr unterhaltsam und zugleich sehr ernsthaft in der Thematik. Ihr habt viele Facetten geboten und das sehr überzeugend und mitreißend. Ich glaube, euer Ziel, dass sich alle auch mal anderen Perspektiven öffnen, habt ihr voll erreicht. Endlich kam kein pauschales Anprangern mehr und Klagen, sondern inhaltliche Angebote. Super mit 3 Ausrufezeichen. Das hört man also gern. Insgesamt sehr unterhaltsam, sehr inspirierend. Unbedingt anhören, hat sie gesagt. Ja. Machen wir. Da muss dazu sagen, das bezog sich dann auf die vorangegangene Sendung mit dem Schul-Lockdown-Thema. Ne? Das ist, glaube ich, nicht ganz rausgekommen. Die letzte Sendung, ja. Ja, ne, wer jetzt hier im Jahr 2023 dazuschaltet, der weiß vielleicht nicht, was die letzte Sendung war. Also wenn ihr euch für das Thema Schule im Lockdown, den Corona-Lockdown, den großen von 2020, 2021, 2022 interessiert, dann lohnt es sich, die Podcast-Folge 51 mal anzuhören. Wir haben noch ein Feedback gekriegt zur Folge 50 der Champagner-Folge, unserer Jubiläumsfolge. Dort lese ich hier gerade in unseren Notizen, dass da wohl jemand gefragt hat, Moment, Champagner-Folge ohne Alkohol. Das habe ich mir selbstverständlich zu Herzen genommen und deswegen sitze ich heute wieder mit einem Radlerbier vor dem Mikrofon. Ja, die Frage kam tatsächlich auf uns zu. Ich muss mich auch da an dieser Stelle entschuldigen. Wir werden das nachholen und dann natürlich doppelt so doll. Diese Folge ist für mich jetzt alkoholfrei. Marc, da bist du also derjenige, der am Ende der Sendung alleine lallt. Ach so, ich habe erst gedacht, weil Marc gesagt hat, in Radler, er hat einen Kumpel zu Gast, der mit Fahrrad gekommen ist oder so. Ja, aber er meinte, hast du so gedacht? Übrigens, die Champagner-Folge ist im Ruf vorausgeeilt, habe ich das Gefühl. Ich habe tatsächlich auch Nachrichten bekommen, wo drin stand, wo kann man diese Champagner-Folge hören? Also, keine Ahnung, was, ich kann mich nicht mehr erinnern, worüber wir gesprochen haben. Okay. Ich weiß kaum, was also auf jeden Fall gibt es die nicht im Supermarktregal, aber hört gut zu. Wir sagen euch nachher nochmal, wo ihr uns hören könnt, wo man die herkriegt. Oder sagen wir es euch gleich? Nee, lass mal noch hier, wir haben noch ein Feedback. Ich lese hier noch was. Genau. Eine Anja schreibt. Mhm. Schöne Folge und spannend, was für eine Bandbreite an Meinungen da zusammenkommt. Zum Schluss habt ihr echt gute Laune verbreitet. Danke dafür. Sehr gerne. Wie immer. Danke dafür. Anja, immer wieder gerne. Ja. Und vielleicht haben wir euch ja auch als Fan gewonnen. Ein Fan haben wir auf jeden Fall gewonnen. Und das Feedback war nicht zu dieser speziellen Folge, sondern zur 50. glaube ich. Genau, auch zu dem Jubiläum. Und Marc, lies doch mal vor. Von Jessica? Ja. Sehr gerne. Man merkt, dass ihr viel Spaß am Erzählen habt. Die Musik zwischendrin fand ich super. Die Themenvielfalt ist erfrischend. Die Witze fand ich zwar nicht alle lustig, aber sowas ist immer schön und ein paar davon waren auch ziemlich tiefgründig. Die beiden Filmtipps finde ich toll. Ich liebe Filme und freue mich immer, wenn ich Empfehlungen bekomme. Deutsche Filme sind auch nicht so meins, aber der Film mit den Enkeln hört sich interessant an. Ihr habt angenehme Stimmen, sodass man euren Podcast ganz entspannt in der Bahn hören kann. Der eine, Marc, glaube ich, mit der Verletzung am Anfang, hat mich irgendwie ein bisschen an Dieter Nuhr erinnert. Eine ruhige, fröhliche Stimme mit lustiger Ironie. Echt cool. Der Podcast hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen und ich werde mir die vorherigen Folgen zwischendurch mal anhören. Junge, liebe Leute, das ist jetzt der Kommentar von mir, da kriegen wir ja fast einen Höhenflug. Ein Ritterschlag. Das geht runter wie Öl, Jessica. Vielen Dank für dieses ausführliche Feedback. Das ist das erste Mal diese Woche, dass ich gelobt wurde für irgendwas. Ach so? Obwohl das Lob ging ja extrem Richtung Mark. Jetzt wird hier langsam da ein Konkurrenzdenken hochkommen. Ja, ich finde auch. Also so geht das nicht, ne? Dieter Nuhl, sag mal. Nein, danke, danke. Also das nehmen wir wirklich dankend entgegen. Ihr wisst, das ist unser Lohn. Absolut. So macht er doch immer, oder? Wer? Was? Jetzt habe ich euch aus dem Konzept eine gemacht. Eine betretene Pause. Vielleicht, Stefan, kannst du es nochmal wiederholen. Wir haben es, glaube ich, alle nicht verstanden. Mein Gag? Ja. Nee, der klappt nicht zweimal. Nein, ich habe so ein bisschen der klappt nicht ein, der klappt ihn, nicht nur ihn nachgeäfft. Einmal. Ich habe ihn nachgeäfft. Mich? Den Dieter Nuhr? Den Dieter Nuhr. Ach, den Dieter Nuhr. Aber ist egal, macht weiter. Komm weiter im Konzept. Nö. Jetzt will ich auch nicht mehr. Nein. Auf jeden Fall müssen wir euch nochmal sagen, für alle, die warten auf das, auf die Ergebnisse der Umfrage, wir sind noch nicht so weit. Es ist Winter, es ist alles ein bisschen kälter, wir brauchen ein bisschen. Corona-bedingt sind unsere Mitarbeiter irgendwie nicht mehr so. Genau. Na? Nein, noch ein bisschen Geduld, das kommt noch. Ja, die Daten wollen ja auch schick aufbereitet werden. Genau. Na? Seid auf jeden Fall versichert, da kommt einiges auf euch zu. Und bis dahin haben wir noch das eine oder andere Thema für euch vorbereitet. Und dann machen wir jetzt einfach heute mal weiter. Heute wird es nämlich sportlich. Habe ich das richtig verstanden, Marc? Ja, absolut. Das ist jetzt mein Ding heute. Und zwar möchte ich euch berichten über RV Fit. Also, kenn ich nicht. Kennt niemand. Das ist ja das Dumme daran. Also, ich musste mich heute Abend etwas sputen, um rechtzeitig zur Aufzeichnung wie zu Hause zu sein, weil zweimal in der Woche bin ich jetzt bei RV Fit. Was ist das? Das ist eine Präventionsveranstaltung der Rentenversicherung. Warum ist das für mich interessant, fragt ihr euch nicht zu Unrecht, liebe Hörer. Das können wir uns, glaube ich, schon denken, weil du etwas älter bist. Na eben, genau. Deswegen erzählst du ja auch darüber. Hier, High Five, René, über den Monitor. Peng. Zack. Ach, immer dieses Mobbing. Aber es ist nicht so, dass das irgendwas mit meinem Alter zu tun hätte. Im Gegenteil. Jeder, der in Deutschland in Lohn und Brot steht, ein Angestelltenverhältnis hat, kann sich bei der Deutschen Rentenversicherung melden und sagen, ach, übrigens, ich habe mir euer Programm mal angeguckt auf der Website rv-fit.de. Einen Link werdet ihr in den Shownotes finden. Und dann kann man sich, wie gesagt, da anmelden und dann dauert es ehrlich gesagt ein paar Wochen oder Monate, die ganze Bearbeitung. Zumindest war es jetzt zu Lockdown-Zeiten so, irgendwie ein knappes halbes Jahr gedauert. Und dann konnte man daran teilnehmen. So, was ist jetzt das Besondere daran? Fragt ihr euch, liebe Zuhörer. Also erstens, das ist für euch komplett kostenfrei. Das findet auch zu Corona-Zeiten statt. Im Gegensatz zu einer privat betriebenen Rehabilitationseinrichtung ist das eben ein vom Staat geführtes medizinische Einrichtung. Und die haben, wie gesagt, ein gutes Gesundheitskonzept, sind Corona-gerecht und das findet die ganze Zeit statt. Ich bin jetzt schon die dritte Woche irgendwie dabei, aber eins nach dem anderen. So, wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Also wie gesagt, ich möchte noch einmal betonen, das ist wirklich etwas für jeden, der der Meinung ist, oh, ich müsste mal ein bisschen was für meine morschen Knochen tun. Ja, wie gesagt, das ist was für jeden. Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Dann fange ich einfach nochmal von vorne an. Wie sind wir drauf gekommen? Genau, wie sind wir darauf gekommen? Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich jemanden kenne, der bei der Rentenversicherung arbeitet. Und der hat mich darauf hingewiesen. Und so, nun wäre das nicht irgendwie was für dich, weil du hast ja irgendwie mit deinem Rücken immer zu tun. Und ich so, ja, okay, schaue ich mir mal an. Und bin ehrlich gesagt relativ begeistert davon. So, jetzt muss man aber nicht unbedingt jemanden kennen, der dort arbeitet, dass man darauf aufmerksam wird, weil, liebe Leute, liebe Landsleute, schaut mal in eure Unterlagen. Da kriegt ihr nämlich jedes Jahr von der Rentenversicherung, kriegt ihr so einen Schrieb, wo drin steht, ach übrigens, wenn du dein Geld jetzt so weiterkriegst wie bisher, dann müsstest du ungefähr so und so viel Rente später mal von uns ausgezahlt bekommen. Das ist so der eine Zettel. Ich weiter, jetzt kriege ich schlechte Laune. Ja. Aber da ist immer noch ein extra Zettel mit dabei, der genau auf dieses RV-Fit hinweist. Und mir ging es genau wie euch allen da draußen und wie euch auch, René und Stefan. Ich habe diesen Zettel niemals eines Blickes gewürdigt. Ich habe mich. Jetzt werden einige bestimmt sagen, ich muss mal in meinen Poststapel gucken. Ach hier, von 2017, erstmal aufmachen den Umschlag. Siehst du, und ich muss mal in diese Schublade gucken, wo ich die mal reinlege, weil ich kann dieses traurige Gefühl auch nicht ertragen. Aber offenbar ist ja eine positive Botschaft enthalten, und sonst würde Marc nicht so voller Elan dieses Thema hier präsentieren wollen. Ja, ich bin ziemlich angetan davon und ich hoffe, der Funken springt über und ich werde das nicht allzu trocken hier präsentieren. Na, jedenfalls. Da ist, wie gesagt, immer so ein Zettelchen dabei und als die ganze Sache anfing, Herr Forfit, das Ganze ist dreigeteilt. Das heißt, du hast erstmal eine Initialphase, kommst dorthin in eine Institution und dann hast du erstmal 3 Tage Vorträge zu den jeweiligen Bereichen. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Und dann danach hast du eine Trainingsphase, die dauert 9 Wochen. Und dann hast du nochmal so eine Abschlussphase. Ich bin jetzt gerade in dieser Trainingsphase in der 3. Woche. Und das läuft irgendwie alles ganz gut. Na, jedenfalls während dieser Initialphase wird man dann aus einem dieser Vorträge rausgeholt und geht dann zu einem Arzt, respektive einer Ärztin, die einen untersucht und dann nochmal fragt, was hast du so für Zipperlein, warum bist du überhaupt hier, etc. Ja, alles sehr interessant und gibt dir gegebenenfalls nochmal einen Tipp. Und jedenfalls bin ich mit der einen Ärztin so ein bisschen ins Gespräch gekommen und habe gesagt, ja, warum kennt es denn niemand? Das ist eine gute Sache. Und die Rentenversicherung, die macht das ja auch nicht aus reinem Altruismus, die sondern die halt denken sich, anfangen zu zahlen. Ja, so sieht's nämlich aus, denn die Rentenversicherung zahlt ja das sogenannte Übergangsgeld. Das heißt, wenn du krank geworden bist oder was weiß ich, dir ein Bein gebrochen hast und musst eben ein paar Wochen, Monate zu Hause bleiben, dann kriegst du irgendwie erstmal dein normales Krankengeld und das läuft dir aber nach ein paar Wochen aus. Und dann kannst du sogenanntes Übergangsgeld beantragen. Ich habe dazu etwas gefunden, dort heißt es, die Rentenversicherung zahlt Übergangsgeld bei allen Reha-Maßnahmen, die Erwerbsfähigkeit von Betroffenen wiederherstellen sollen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Anfang, worum es sich hierbei handelt bei diesem RVFIT, das sind eben Präventionskurse. Das heißt, der Körper soll gestärkt und gestählt werden, um die Arbeitskraft zu erhalten und zu vermeiden, dass man sich schneller oder man soll sich eben nicht mehr so schnell verletzen, nicht mehr so schnell umknicken etc., wenn ich gut trainiert bin und die ganzen Muskelgruppen irgendwie alle da sind, wo sie hingehören. Dann verletzt man sich hoffentlich nicht. Dazu eine Frage, Marc. Also, du sagtest, das Ganze startet intensiv, also 3 Tage in Vollzeit. Ist das richtig? Naja, es hieß nicht intensiv, sondern initial. Und, aber ist 3 Tage Vollzeit? In Vollzeit, ja. Okay. Ja, von und wie ist das dann mit der Freistellung von der Arbeit? Eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass der Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, dich dafür freizustellen. Das ist qua gleichzusetzen mit einem bezahlten Urlaubs, also mit 3 bezahlten Urlaubstagen. Ach, das ist bezahlter Urlaub. Ja. Ist das ähnlich wie beim Bildungsurlaub? Nee, der ist unbezahlt, ne? Das ist eine sehr gute Frage. Man hat Anspruch auf Bildungsurlaub jedes Jahr, machen auch die wenigsten. Und da ich es auch noch nie gemacht habe, kann ich die Frage nicht abschließend beantworten. Aber ich glaube, du hast recht, das ist unbezahlt. Man kann sich nur freistellen lassen von der Arbeit. Okay, das ist also schon mal gut zu wissen. Das heißt, ihr kriegt nur rein theoretisch euer volles Geld. Und seid diese 3 Tage in dieser Gesundheitsmaßnahme, erstmal 3 Tage, weil Marc wird da sicherlich gleich noch von der Verlängerung erzählen. Der Arbeitgeber profitiert ja letztendlich auch davon. Selbstverständlich. Weil du sagst, da ist eine Untersuchung. Wird in der Untersuchung, wirst du da durchgecheckt und wird da irgendwas geguckt? Kann man da eventuell schon was feststellen, wo man sagt, da müssen wir an der Schraube drehen? Ich kann natürlich nur von meinen persönlichen Erfahrungen berichten und dem, was mir andere Leute erzählt haben. Du gehst ja nicht alleine hin, sondern bist da immer in einer größeren Gruppe. Normalerweise jetzt zu Corona natürlich in sehr kleinen Gruppen. Aber bei mir war es ein relativ intensives Gespräch mit der Ärztin. Sie hat mich dann auch gebeten, mich mal hinzustellen, hat mich von allen Seiten beguckt, habe ein paar musste ein paar Verrenkungen machen, damit sie sieht irgendwie, wie weit mein Bewegungsapparat gegebenenfalls eingeschränkt ist in meinem nicht unwesentlich fortgeschrittenen Alter. Aber andere haben erzählt, dass sie dann auch tatsächlich abgeklopft wurden etc. Also die Untersuchung ist unterschiedlich intensiv, je nachdem, was man dem Arzt, der Ärztin erzählt, wo es einem zwackt. Na, vielleicht hat sie gesehen auf den ersten Blick, naja, okay, das ist eh hoffnungslos, brauche ja nicht erst anfangen. Vielen Dank, Stefan, für diese Eingabe. Du darfst dich in der nächsten halben Stunde gerne etwas zurückhalten. René und ich, wir machen das schon. Okay, ich wollte noch ergänzen, ich finde es total interessant. Also Marc hat sozusagen diese 3-Tage-Variante am Anfang gehabt. Es gibt auch alternativ noch die stationäre Variante, die ist dann 5 Tage. Also das ist dann wahrscheinlich irgendwie wie so eine Kur, dass man an einem festen Ort dann ist und da auch übernachtet. Ja, das heißt ja stationär. Genau, ne? Ich habe jetzt diese ambulante Variante und ja, also die denken sich das eben so, du gehst erstmal hin und dann werden alle auf denselben Wissensstand gebracht in diesen ersten 3, ja genau, so ein Kickoff und jeder erfährt etwas über die 3 Hauptbereiche, um die es bei dieser ganzen Geschichte überhaupt geht, nämlich Bewegung, was kann ich überhaupt alles machen, um was ist das? Ja, genau. Mich überhaupt wieder zu bewegen oder mich besser zu bewegen, gegebenenfalls sogar Muskeln aufzubauen. Der zweite Bereich ist Ernährung. Die kochen auch für uns tatsächlich. Also in den 3 Tagen haben wir mittags immer so einen kleinen, sehr gesunden Snack gekriegt. Und den haben die relativ clever zusammengestellt, weil anhand dieses Snacks haben sie dann gleich gesagt, habt ihr rausgeschmeckt, was da alles drin ist? Hier habe ich nochmal ein Zettelchen, da steht da ein bisschen was drauf. Und dann haben sie dir gesagt, warum das nicht nur lecker, sondern eben auch sehr gesund ist. Und war es was auf deinem normalen Mittagstisch auch zu finden ist? In meinem Fall schon, ja. Aber ich habe trotzdem etwas mitgenommen. Also das eine oder andere wusste man vielleicht im Ansatz, aber die Profis, die gehen da noch ein bisschen näher ins Detail. Also das fand ich wirklich erhellend. Auch im dritten Bereich, Bewegung und Ernährung hatten wir. Der dritte Bereich ist Stressbewältigung. Klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber es ist eigentlich ganz interessant. Also die großen Blockbuster-Schauspieler, die geben sich ja alle öffentlich bekennen sich ja alle öffentlich zu Meditation. Also da muss ja schon irgendwas dran sein. Ja, absolut. Und das wird, glaube ich, in den Bereich fallen, ne? Stressbewältigung, Meditation. Ja, bei uns autogenes Training. Ganz genau. Genau das haben wir heute gemacht. Also jetzt in dieser. Deswegen bist du so entspannt heute. Ich bin entspannt? Na schön, dass ich so rüberkomme, aber ich bin ehrlich gesagt ziemlich aufgekratzt. Genau. Ich wollte es nicht so direkt sagen, Marc, aber du hast selber die Lösung verraten. Ja, also gerade heute haben wir autogenes Training mal kennengelernt, sage ich mal. Denn es läuft, ich war ja gerade noch bei der Initialphase, wie gesagt, wo es die ganzen Vorträge gab aus diesen 3 Bereichen, wo man aber auch schon praktische Übungen macht, unter Anleitung natürlich. Und vor allen Dingen bekommt man in diesen, ich springe ein bisschen, mir müsst mir das nachsehen, weil ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt und versuche da jetzt einen roten Faden irgendwie durchzuziehen. Alles aber gut. Also nochmal zurück zum Anfang. Während dieser Initialphase machst du dann eben auch Übungen unter Anleitung. Und du bekommst aber auch beigebracht, wie du dann in der sogenannten Trainingsphase, in der ich jetzt bin, dieser zweiten Phase nach der Initialphase, wie du dann selbsttätig Übungen machen sollst. Also hast dann wieder so Zettelchen gekriegt, hat man mit dir durchgearbeitet und du weißt jetzt, welche Übungen du da machen sollst und wie genau du die machen sollst. Das Ganze findet bei uns statt wir haben uns entschieden für das Gesundheitszentrum Prenzlauer Berg an der Landsberger Allee. Ecke habe ich vergessen. Storkower Straße, glaube ich, ist das. Da direkt am S-Bahnhof. Tramstation ist direkt da vor Ort. Es gibt viele, viele, viele. So, das gibt einen Kasten Bier für alle. Tabletten. Was Marc muss seine Tabletten nehmen. Ganz genau. Es gibt viele, viele Einrichtungen. Ich dachte, die brauche ich jetzt nicht mehr nach dem Kurs. Ja. Nein, alles gut. Red weiter, Marc. Ich versuche es. Während Marc sich damit vielleicht ganz kurzer Einwurf. Und zwar, also, wenn ihr jetzt schon so mega heiß darauf seid und das unbedingt machen wollt, der Marc hat ja gerade erzählt, wo sein Zentrum ist, wo er das tut, dann könnt ihr auf r-fit.de gehen und da gibt es den Link Trainingsorte und da kann man seine Postleitzahl eingeben und dann findet man im Prinzip die Orte, an denen diese Maßnahmen durchgeführt werden können. rv-fit.de. Genau, wir können wenigstens mal so viel verraten. In Berlin gibt es 3 Einrichtungen, die es anbieten, aber es findet überall in der Republik statt. So. Also total spannend. Gut, dann Phase Nummer 2 würde mich interessieren, weil es hört ja mit den 3 Einweisungstagen nicht auf. Ganz genau. Wie gesagt, die haben uns dann beigebracht, wie man dann selber da irgendwie trainiert. Das heißt, du bist 2-mal die Woche da für 2 Stunden, wobei 1 Stunde eben das selbsttätige Trainieren ist. In dieser Einrichtung gäbe es auch noch verschiedenste Geräte, typische Trainingsgeräte, was man so aus der Muckibude gegebenenfalls kennt, aber eben auch sehr, sehr spezielles Zeug, was für einen Reha-Sport benutzt wird. Und da können wir uns dran bedienen. Und die 2. Stunde ist dann noch gegebenenfalls noch mal ein anderes Training unter Anleitung in einer größeren Gruppe oder aber weitere Vorträge. Und das war heute, wie gesagt, ein weiterer Teil des Resilienz genannten Blockes, wo es eben um Entspannung und Stressbewältigung geht. Und das haben wir heute mit progressiver Muskelentspannung gemacht und dort angeschlossen, so quasi als Erweiterung autogenes Training. Das hat beim ersten Mal jetzt nicht so ganz geklappt, aber das war ganz interessant, das mal kennenzulernen, was man sich darunter vorstellen soll. Wie ist das zeitlich gelegen? Also diese 2. Phase ist ja dann nicht Vollzeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist richtig. Das sind nur 2 Stunden und das ist extra so gelegt, dass man es neben der Arbeit ausüben können soll. Das wird zwischen 17 und 19 Uhr angeboten. Zwischen 17 und 19 Uhr, heißt das von 17 bis 19 Uhr oder sind das unterschiedliche Startzeiten? Ich muss mich korrigieren, das ist von 16 bis 19 Uhr, weil du konntest dich dafür entscheiden, ob du um 16 Uhr kommst und dann um 18 Uhr schon wieder gehst oder erst um 17 Uhr. Also 2 Stunden. Und dann, naja, genau. Gut zu dem Thema Resilienz. Ja. Ja. Das Resilienz ist ein leider im Deutschen sehr selten verwendetes Wort und auch leider eine Fähigkeit, die nicht so vermittelt wird. Da geht es im Prinzip ja um psychische Widerstandsfähigkeit. Ne? Also mal überzogen gesagt, ist mir scheißegal. Ja. Also ne, es geht darum, einfach entspannt zu sein bei Dingen, die nicht sofort an sich ranzulassen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das sind Dinge, die werden halt einem in der Schule ja nicht vermittelt. Und die kriegt man nur dann auf die Pfanne, wenn man sie sich selber irgendwie beibringt. Oder, und deswegen finde ich diese Maßnahme ganz gut, das ist ja wie so ein Starter-Kit oder so ein Hilfskit für sich selbst, für Körper und Geist. Ja, absolut. Also, guter Fall. Tolle Sache. Gibt es der zweiten Phase noch was zu sagen oder geht es dann schon in die 3. und letzte Phase? Ja, diese 2. Phase geht 9 Wochen, sind also 18 Termine. Und hintereinander, also 9, wirklich 18 Termine. 3 Monate, ne? Rund. Ja. Das sind wie viele Termine in der Woche? 2 in der Woche für 9 Wochen, also 18 Termine. Was ist, wenn ich sowas nicht wahrnehmen kann? Ist das schlimm, wenn man da bei einem Termin mal nicht mit bei ist? Nee, das ist nicht schlimm. Also sie wünschen sich, dass man sich da explizit abmeldet, damit sie wissen, dass ihnen nicht irgendjemand verloren gegangen ist. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen behördlich durchstrukturiert und organisiert. Das heißt, du musst, wenn du da hinkommst, dann wird da Fieber gemessen, was ja okay ist. Und dann wird nochmal gefragt, ob du auch gesund bist, dass du nicht irgendwelche Erkältungssymptome hast. Das heißt, sie wollen das Virus, wir wollen den Namen nicht nennen, irgendwie draußen halten. Oder ist ja überall so. Der Virus, über den wir nicht sprechen. Aber es geht eben dann weiter, dass du dann eben unterschreibst und dass du eine Zugangskarte hast und okay, hast ja viele Fragebögen, die du ausfüllen musst, etc. Also alles schon ein bisschen behördlich. Die Fragebögen werden nur einmal ausgefüllt. Ja, hoffe ich doch. Okay. Nicht, dass es dann am Ende noch eine Überraschung gibt. Und dann noch eine Frage, du hattest gesagt, dass dort auch körperliche Sachen, also fitnessmäßig Dinge sind. Da haben die ja ihren eigenen Fitnessraum, oder? Ja. Wie läuft das? Ah ja, okay. Die haben ein Schwimmbecken. In der Initialphase sind wir tatsächlich ins sogenannte Bewegungsbecken gegangen und haben dann dort Übungen gemacht. Und das war natürlich toll, weil wer ist das? Wann sind wir das letzte Mal ins Schwimmbad gekommen? Der Hammer. Nackt und mit Sekt hoffentlich. Sag ich nicht. Nee. Aber es war schön. Also lasst euch überraschen. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so eine Bilder im Kopf habe. Als ich letztes Mal im Schwimmbad war, waren auf der Bahn ganz hinten so alte Rentner, die so ein bisschen Gruppenschwimmen gemacht haben. Stefan, aber eine halbe Stunde ist noch nicht rum. Ab in die Ecke, Stefan. Nein. Aber also mal als Nebensatz, ich finde es krass, ne? Ich meine, Fitnessstudios haben nicht auf, Schwimmhallen haben nicht auf. Ja. War aber sowas ist erlaubt. Da siehst du mal, das ist der Geheimgang quasi. Ja, ja, wirklich. Also darüber habe ich auch schon nachgedacht, weil ich kenne auch Leute wirklich gehobenen Alters, die eben zum Beispiel Wassergymnastik machen, teilweise im Krankenhaus, und die Sachen finden Corona-bedingt nicht statt. Ja. Ja. Wir wollen mal nicht päpstlicher sein als der Papst. Also, auf jeden Fall, bis jetzt bist du voll dabei. Es macht dir noch Spaß und du lernst immer noch viel. Wie geht es denn nach den 3 Monaten dann weiter? Geht's dann weiter oder ist dann schon Feierabend? Na, nö. Ich mache einen Vorschlag. Du hörst dann damit auf einfach nach 3 Monaten. Ne? Hat sich's erledigt. Nee, kriegt man dann vielleicht einen Betreuer nach Hause gestellt oder muss man da noch, also ist dann nach 3 Monaten einfach die Maßnahme vorbei und dann ist man auf sich alleine gestellt? Man ist dann erstmal eine Weile auf sich alleine gestellt, aber es gibt am Ende dann, gibt's noch mal einen Tag, da gibt's auch wieder die Möglichkeit, wo man wählen kann, einen Tag ganztägig ambulant oder 3 Tage stationär, lese ich hier gerade, weil ich habe es ja selber noch nicht gemacht, ich weiß noch nicht genau, wie das abläuft. Du bist ja soweit noch nicht, ne? Ja, ganz genau, aber ich nehme an, bei mir wird es ein abschließender Tag sein, wo sie dann nochmal mit Fragebögen kommen und dann wissen wollen, inwieweit haben sich bestimmte Bereiche deines Lebens und deines Körpers, deiner Psyche irgendwie verbessert oder verändert, sagen wir mal. Wie fandet ihr die Einrichtung? Würdet ihr es nochmal machen? Und da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken, nochmal machen. Ja, geht denn das? Ich habe aus verlässlicher Quelle gehört, dass das Ganze alle 2 Jahre durchgeführt werden kann. Mhm. Überleg man mal, wenn es ja schon 6 Monate, das läuft ja schon mindestens 6 Monate irgendwie, ne? Der letzte Tag ist, wenn ich das richtig gesehen habe, nach einem halben Jahr. Ja. Das heißt, so viel Zeit ist ja dazwischen nun auch nicht. Die kann man ja dann auch alleine überbrücken. Also, ja. Darum geht es doch schlussendlich immer, dass man seinen eigenen Schweinehund überwindet und endlich die Sachen selber zu Hause auch macht und nicht immer einen Vorturner braucht. Genau, aber ich glaube, letztendlich hängt es auch wirklich davon ab, wie geht's dir selber gesundheitlich, ne? Dann hast du wahrscheinlich eher die Intention, ach, dann wiederhole ich es nochmal, damit ich dranbleibe. Und wenn soweit erstmal alles läuft, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass beim großen Anteil der Leute, die da mitgemacht haben, dass vielleicht aus verschiedensten Gründen, wahrscheinlich am meisten aus Zeitgründen, irgendwann halt auch einschläft, oder? Das kann ich doch nicht sagen. Also ich habe beobachtet, dass jetzt schon nicht mehr so viele Leute dabei sind wie am Anfang. Hm. Echt? Krass. Das kenne ich aber schon. Also sagen wir es mal so, ich kenne das Phänomen aus der Volkshochschule, wo ich meinen Pilates-Kurs immer gemacht habe oder immer mache. Das ist immer so, am Anfang des Semesters, wenn der Kurs beginnt, sind alle Leute da. Und während der Kurs dann so langsam anläuft, 2-3 Wochen später, bildet sich dann ein harter Kern heraus, der den Rest des Semesters absolviert. Und zum Ende des Semesters kommen auf einmal alle wieder aus ihren Löchern, als wäre nichts gewesen. Möglicherweise ist das hier auch so. So ähnlich oder im Fitnessstudio. Ja. Ne? Am 1.1. ist da voll und dann hört es aber auch schon auf. Ja. Aber alles ist bezahlt, wird ja. Ja, na klar. Da gibt es einen schönen Sketch von der Martina Hill, die ins Fitnessstudio geht und dann so fragt, und wenn ich jetzt unterschrieben habe, dann brauche ich nicht mehr wiederkommen. Ja, dann brauchen sie nicht wiederkommen. Wirklich? Und ich bezahle einfach weiterhin? Ja, das haben sie sehr schnell auf die Schippe genommen. Ich glaube, es ist auch das Geschäftsmodell eines Fitnessstudios. Leere Seele. Mittlerweile schon, Da fällt mir noch der Corona-Witz ein, den René mal gebracht hat. Ich glaube, 85% der Leute haben noch gar nicht festgestellt, dass sie Fitnessstudios zu haben. Ja, genau. Marc hat es noch gesagt, von Pontius zu Pilates. Marc hat ja auch schon mal über seine Pilates-Übungen berichtet. Folge 41, falls ihr die nochmal hören wollt. Ja, Marc, unser Sportbeauftragter. Also, um das nochmal kurz langsam, zusammenzufassen, das heißt, für Lau bekomme ich ein Personal Training, was damit beginnt, dass ich quasi 3 Tage intensiv Informationen zum Thema Bewegung, Ernährung und was war es noch? Vermittelt bekomme? Das war Stressbewältigung. Stressbewältigung, gut. Dann bin ich 3 Monate in einem sehr regelmäßigen Tempo, alle 2 Tage also, nee, 2-mal in der Woche, 3 Monate lang werde ich bespaßt, also oder besser gesagt unter Betreuung werde ich diesen Themen nahegebracht. Ne, das ist dann Praxis auch. Ja. Sehr viel. Und dann versuche ich 3 Monate lang allein das auf die Reihe zu bekommen. Ja. Was ich gelernt habe und habe dann nochmal abschließend so einen Nachhaltetermin. Feedback. Das ist, also, das dient auch ehrlich, so ein bisschen der Auffrischung. Was du in den 3 Monaten wieder vergessen hast, das wird ja dann da nochmal aufgefrischt. Also ich habe gerade mal mitgerechnet, das ist für Lau sehr, sehr günstig. Aber, jetzt ist kommt das meistens. Große Aber. Und Marc, da muss ich dich mal fragen, vielleicht kannst du es beantworten. Hier steht auf der Webseite, teilnehmen können alle, die, Doppelpunkt. Darauf wollte ich gerade aktiv zu sprechen kommen. Ja. Berufsfähig sind, seit mindestens 6 Monaten arbeiten und jetzt kommt's, erste Zipperlein haben. Zum Beispiel gelegentliche Rückenschmerzen, leichtes Übergewicht, Stress oder Schlafprobleme. Alle. Also eben, das sind normale für schwere Erkrankte ist das nicht. Nur für Leichterkrankte. Nein, das ist doch jeder Normalsterbliche. Das ist doch hier eine Marketingaussage. Die würde ich so nicht auf die Goldwaage legen. Also wenn du natürlich kaum noch kauchen kannst und nur noch mit einem Tieflader irgendwie die Wohnung verlassen kannst, dann ist das vielleicht tatsächlich nichts für dich. Aber ich sag mal, für alle Normalsterblichen mit normalen Zivilisationskrankheiten ist das was. Ich glaube, Stefan hat das aber gerade anders gesehen. Ich glaube, für Stefan klang das so, als wenn ein Mensch ohne Zimperlein da nicht hin darf. Hab ich auch erst so verstanden. Ja, also kommt es halt hier rüber. Ja. Aber würde ich genauso sehen. Also auch wenn du topfit bist, hätte die Rentenversicherungsanstalt ein berechtigtes Interesse daran, dass das auch so bleibt. Also warum sollten die sich ablehnen? Ja. Außerdem habe ich mir sagen lassen, da das momentan ja noch nicht so bekannt ist und gerade erst so im Anlaufen ist, ehrlich gesagt seit einigen Jahren, sind die da sehr, sehr lax beim Bewilligen. Also immer ran, die nehmen alle. Ja, die freuen sich über jeden Teilnehmer. So sieht's aus. Ja, gut. Sehr interessant. Aber ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil ab morgen rennen die Leute der AirProfit oder der Rentenversicherung die Bude ein. Na, wir haben ja den Vorteil. Das ist kein Problem, das wollen die ja so. Ich denke auch, die haben die Kapazitäten. Und außerdem haben wir den Vorteil, der Podcast wird ja erst in 3, 4, 5 Tagen ausgestrahlt. Das heißt, wir können unseren Vorteil, den wir haben, jetzt noch nutzen. Wir melden uns jetzt schon an. Das heißt, wenn keine Plätze mehr da sind, wir haben sie. Wir sind schon da. Ich möchte nur sagen, es gibt mehr als 3 Zentren in Berlin, die das tun. Also hoffentlich sind die Kapazitäten tatsächlich ausreichend zur Verfügung. Ja, also man muss abschließend noch dazu sagen, habe ich auch gelesen, je nach Bundesland, also je nachdem, wo ihr wohnt, kann es natürlich Abweichungen von dem geben, was Marc gerade erzählt hat. Ja. Aber das müsst ihr dann vor Ort sehen. Ne? Aber ich finde es eine tolle Sache und es passt ja auch zur heutigen Zeit. Berufskrankheiten, lange Sitzen, das ist ja auch genau das Thema, worüber wir immer wieder sprechen. Also es ist genau das, was eigentlich gut begleitend ist für unser Leben. Ja. Oder? Ja, ich kann es auf jeden Fall bislang uneingeschränkt empfehlen. Die Leute da sind wirklich nett, also in den Gruppen, denen man da zugeteilt wird, die Mitdelinquenten, die anderen Patienten oder ich nenne sie mal Kunden, sind alle sehr nett in der Gruppe. Die Verantwortlichen, also die Trainer, Ärzte und so weiter, die sind auch alle sehr bemüht. Du hast nicht das Gefühl, dass die irgendwie schon völlig abgenervt wären, weil sie jeden Tag dasselbe machen, jeden Tag dasselbe erzählen. Man fühlt sich da gut aufgehoben. Ich kann allerdings natürlich nur für meine eigene persönliche Erfahrung sprechen und diese ist natürlich gebunden an diesem vorhin erwähnten Gesundheitszentrum Prenzlauer Berg. Es gibt, wie gesagt, in Berlin noch 2 andere Einrichtungen und bundesweit sowieso noch viel mehr. Da kann es auch wieder Unterschiede geben. Macht euch selbst ein Bild, aber nehmt das wahr. Ja, wenn man keinen Bock hat, kann man abbrechen. Und bei dir, Marc, kommt ja noch dazu, du bist ja eine absolute Sportskanone. Das heißt, deine Leidenschaft in die Richtung ist ja da noch ein bisschen größer. Und wenn ihr keine Sportskanonen seid, das ist definitiv der Weg, eine zu werden. Ihr seid da offenbar in sehr guten Händen. Und ich habe jetzt richtig Bock gekriegt, würde jetzt am liebsten sofort hier meine Yogamatte ausrollen und loslegen. Das können wir machen, René. Und dabei kommen wir ein bisschen Musik hören. Genau, richtig. Ja, das passt doch, ne? Ja. Aber René, bevor wir zur Musik kommen, du hast ja noch was aufzulösen. Richtig, also die Musik heute wird auch Songquiz. Die Musik heute wird auch ein Songquiz, aber da kommen wir erstmal zum Songquiz der letzten Woche. Wir hören mal ein bisschen rein, während ich euch ein paar Tipps gebe. Vielleicht seid ihr selber drauf gekommen. Ja, ein paar Tipps zu dem Urheber dieses Stücks. Es ist ein Kanadier, Baujahr 1990. Interessanterweise hat derjenige den Namen, den er benutzen wollte, nicht nehmen können, weil der schon vergeben war für eine andere kanadische Band. Dann hat er einfach hinten das E weggelassen, was vielen Leuten nicht auffällt. Der Song, den wir hören und jetzt verraten war, ist aus einem Mercedes-Werbespot und da auch berühmt geworden. Und er hat für den Super Bowl-Auftritt dieses Jahr 7 Millionen Euro aus eigener Tasche bezahlt für, ich glaube, die Bühnenshow, damit die so, wie er sich das vorgestellt hat. Mit H&M hat er nichts mehr zu tun seit 2018, weil die seiner Meinung nach rassistische Äußerungen von sich gegeben haben. Und wisst ihr, von wem die Rede ist? Marc, hast du es gewusst? Nein. Anhand der Tipps jetzt vielleicht? Auch nicht. Es handelt sich... Ja doch, der Super Bowl, da wusste ich es. Ja, The Weeknd. Und das, der Song war Blinding Lights. Alles ja. Klar. Ein Hit aus 2019 und ich glaube 2020 hier so richtig angekommen. Genau. Ja. Von René geklaut, nachgemacht im Musikquiz. Und ja, das ist nicht der einzige Hit, den René abgekupfert hat. Er hat noch einen weiteren und den gilt es heute zu erraten. Die Auflösung gibt es dann in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, wir hören uns den jetzt mal an, oder? Mats ab! Mats ab, bitte! Ja, ich habe da so eine Idee. Ja, hast du? Wer hinter dem Song steckt. Ich möchte einen einzigen Tipp geben. Nur für die zeitliche Einordnung. Dieser Song stammt von 1995. Und okay. Er ist in englischer Sprache. Voll alt. Ja, einige von euch werden wahrscheinlich ihre Eltern fragen müssen. Spielt's mal euren Eltern vor, vielleicht könnt ihr mit was anfangen. Ja. Gut, also dann fürchte ich, dass der Song doch nicht richtig ist. Da muss ich nochmal überlegen. Wie, gut. 95? Achso, hast du gedacht, der ist was Neueres? Ich hätte jetzt, ich habe nachgeguckt, wenn ich richtig geguckt habe, ist es nicht der, den ich dachte. Aber vielleicht geht es euch ja auch so. Wir klären es in der nächsten Sendung. Es gibt also unbedingt reinhören. Eine schöne Geschichte auch zu dem Song, was man da nicht weiß. Also es lohnt sich definitiv nicht nur die Auflösung anzuhören, sondern ja. Auch doch die Auflösung anzuhören, natürlich. Und es lohnt sich. Gerade diese. Weil wir das Thema Serie sind. Die übernächste Folge, da wird es dann kein Songquiz geben. Das können wir jetzt schon mal, glaube ich, so sagen. Was? Aber wir haben was viel Besseres auf Tasche. Aha. Ah ja. Was denn? Ja, ich habe schon eine. Wen denn? Eine Ahnung. Da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Ja. Aber genug geteasert. Ich wollte gerade sagen, kannst du mal einen kleinen Tipp geben? Es muss sich ja lohnen, um wieder. Sagen wir so, die Post hat davon sehr viel profitiert. Oh ja. Finanziell. Dann würde ich jetzt sagen, wir hatten vorhin, oder Stefan hatte vorhin versprochen, es gibt noch Kontaktmöglichkeiten. Ach so, ja. Wollen wir vielleicht erstmal die Kontaktmöglichkeiten machen? Ja. Nicht, dass wir sie noch vergessen. Weil das tolle Lies Winterthema, vor. Was Stefan gerade angesungen hat, das kommt gleich. Stefan singt die kompletten 10 Strophen von diesem Lied nach den Kontaktmöglichkeiten. Unser Podcast lebt von eurem Feedback. Deshalb schickt uns eine E-Mail an podcast@juba.de. Geht auf Instagram zu unserem Account podcast.iidi und kommentiert oder schreibt uns eine Direktnachricht oder geht auf podcast.juba.de. Eure Meinung ist uns wichtig. Ja, ich singe natürlich nicht die 10 Strophen von dem Lied. Aber was wir singen, ist der Titel. Also diese Folge heißt nämlich nicht umsonst Es ist so kalt, der Winter. Ihr kennt diesen alten Evergreen von Heino. Ja. Und jetzt sagen wir euch, warum? Berlin. Genau, weil es ist Winter. Schneechaos. So ist es. Ist es denn wirklich so? Also ich habe ja nur Homeoffice, ich kriege ja gar nicht mit, was draußen vor der Tür abläuft. Blödsinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, die BSR trägt ihren Beinamen, den der Berliner Volksmund ihr gegeben hat. BSR steht für bei Schnee ratlos. Wird es dieses Jahr nicht so ganz gerecht. Heißt, ich habe das Gefühl, dass mit dem Räumen draußen und Streuen, das funktioniert alles ganz gut. Weiter so, BSR, ihr macht euch. Wie macht das die S-Bahn und die BVG? Man hört ja da auch nichts Gutes. Schnee. Ich habe in dem Zusammenhang, den Gag erzähle ich gleich. Also erstmal BVG und S-Bahn. Kriegen die es auf die Reihe, Stefan? Ich habe Homeoffice. S-Bahn, ziemlich problematisch, aber jetzt inzwischen läuft's. Ja, es war halt lange nicht mehr so ein kalter Winter. Also so ein Winter halt. Also so ein Winter nicht. Was sind die tiefsten Temperaturen, die wir im Moment haben? Ist da irgendein Kälterekord? Heute Nacht minus 16 Grad. Oh. In Berlin. Anderswo in Thüringen hatten wir minus 26 in der vergangenen Nacht. Ja, ja. Also man muss auch sagen, Berlin ist ja noch gut weggekommen. Ne? Also die Schneemassen in der letzten Woche, die sind ja südlich von Berlin an uns vorbeigegangen und da hat es richtig massig was gegeben. Und Berlin hat auch schon viel abgekriegt, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, andere haben noch mehr abgekriegt, na Halleluja. Toppt das denn die Temperaturen von 1979, weil das war ja so der kälteste Winter, zumindest damals seit Aufzeichnung der Wetterdaten gewesen sein mit minus 20 Grad? Am Tag oder nachts? Ich glaube tagsüber. Ja, na gut, das haben wir hier jetzt noch nicht, ne? Also ich hatte mal mit ein paar Leuten gesprochen, die so etwas älter sind und dieses Jahr 1979 miterlebt haben. Du hast heimlich mit Marc telefoniert. Das nee, ich weiß, Marc, ich denke, Marc, kannst du dich an diesen Jahreswechsel 79 erinnern, 78 auf 79? Interessanterweise kann ich das nicht. Also ich war da schon auf der Welt, ich war schon in der Schule, aber ich kann mich an keinen Jahrhundertwinter erinnern in dieser Zeit. Also ich habe ein paar mördermäßig kalte und schneereiche Winter irgendwie erlebt, aber genau diese Periode da bin ich raus. Also ich weiß, dass es in Berlin nicht so schlimm war. Es kam zwar von Norden her, glaube ich, da war ja dieselbe Situation, ein Tiefdruck- und Hochdruckgebiet war es aufeinander und genau in dem Gürtel da drin ist dann die Hölle los. Mhm. 72 Stunden Schneesturm oder irgend sowas. In so krassem Ausmaß, irgendwie Temperaturstürze von 30 Grad innerhalb, also von heute auf morgen und ein Temperatursturz von 15 Grad innerhalb von wenigen Stunden. Krass. Und also dem vorausgegangen war wohl ein sehr mildes Weihnachten. Also den Tag zuvor war es irgendwie noch 10 Grad gewesen. Und da ging dann einen Tag später die Post ab mit minus 20 Grad. Ja, also und da, genau, in der DDR, so wie in der BRD, also damals im geteilten Deutschland, wurden beide Seiten gleich stark betroffen. Ach was. Und aber die Energieindustrie in der DDR hat es mehr betroffen, weil man in der DDR noch auf Braunkohle setzte, in sehr hohem Maße. Und in dem Zusammenhang sagte nämlich ein Mensch der VBB Braunkohle, die Energiewirtschaft hat 4 Feinde. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ja. Und dazu vielleicht hast du meinen Witz geklaut. Den habe ich mit der Berliner S-Bahn gemacht. Ja, der scheint aber daher zu kommen, weil der Urheber, ich habe den O-Ton gesehen. Also wenn euch das Thema interessiert, dann müsst ihr mal googeln. Gibt es ein paar tolle Dokus zu diesem Winter 1978, 79. Es war so krass gewesen in der DDR, dass komplett Thüringen der Strom abgedreht wurde, damit man mit dem restlichen Strom die Betriebe versorgen kann. Also da war absolutes Chaos, absoluter Stillstand. Und man hat damals schon davon gesprochen, von einer Knopfdruckgesellschaft. Ne? Also zu einer Zeit, in der es noch keine Fernbedienung am Fernseher gab, sprach man schon von einer Knopfdruckgesellschaft, in der wir ja heute definitiv leben. Mhm. Und da hat sich schon gezeigt, was passiert, wenn kein Strom mehr da ist und wie wichtig dieses Gut Strom ist. Ja. Ja, gerade ja. Bei der Kälte. Man liest es ja auch schon Meldungen, wo irgendwie in Wohnungen die Heizung nicht funktionieren, wo es zentrale Störungen gibt oder Wasserrohrbrüche, die Wasserversorgung verhindern. Also das möchte ich nicht haben, ehrlich gesagt. Nee, überhaupt nicht. Eine witzige DDR-Anekdote in dem Zusammenhang war auch, da war ja Mangelwirtschaft gewesen und die Braunkohle, das wusste ich auch nicht, ist ja zu 60% mit Wasser angereichert beim Fördern. Und jetzt konnte man diese Kohle nicht fördern, weil sie halt eingefroren war. Das waren Betonklötze. Also rief da irgendein oberster Minister an in diesem Braunkohlewerk und sagte, Jungs, macht irgendwas, dass wir hier Braunkohle rankriegen und Energie haben, auch wenn wir es aus dem Westen holen müssen. Und dann hatten die wohl einen Otto-Katalog bei sich rumliegen. Und in dem Otto-Katalog haben die Bohrhämmer gesehen. Und dann haben die gesagt, wenn wir so einen Bohrhämmer hätten, dann könnten NVA-Soldaten diese Kohle frei klöppeln. Ja, und wenige Zeit später standen dann diese Bohrhämmer zur Verfügung. Und das ist eine der witzigen DDR-Anekdoten. Und vielleicht noch eine zweite. Man weiß ja, dass die deutsche Grenze mit Strom versorgt wurde, ne? Elektrische Zäune und so, um die Flucht einzudämmen. Und das war jetzt natürlich auch alles nicht mit Strom versorgt. Und daraufhin, das war ja sehr wichtig, dass da Strom ist. Das ist ja fast wichtiger gewesen, als die Wirtschaft am Strom zu halten. Daraufhin rief da irgend so ein Oberst von der Grenze an und sagte, ey Jungs, macht mal, dass wir hier Strom haben. Und da sagte der Typ in dem Stromwerk, dieser Vorgesetzte da, nö, wir machen erstmal Strom woanders hin, das ist wichtiger. Und da hat er gesagt, ja, dann gehe ich ganz oben an die höchste Stelle und melde das. Und da hat er gesagt, ja, dann würde ich mal sagen, werden wohl eure Notstromaggregate nicht ordentlich gewartet. Ja, und dann war Ruhe gewesen. Genau, wer sitzt am längeren Hebel? Ja, also muss wirklich, wirklich krass gewesen sein. Also es waren Orte sowohl im Westen als auch im Osten Deutschlands total abgeschnitten von der Außenwelt für mehrere Tage. Die mussten dann ihre ganzen Weihnachtsreste essen. Gut, ich meine, was man dies Jahr noch gesehen hat, waren ja die Autobahnen, ne, wo krasse Fotos. Tausende von LKWs und Autos irgendwie liegen geblieben sind. Leute eingeschneit tagelang, haben wir ja jetzt auch gehabt. Ja. Mir fällt noch was anderes ein. Früher, da hatten wir ja, also sagen wir es mal so, da waren so Zentralheizungen, Fernwärmeheizungen, wie man es heute kennt, war damals ja noch nicht so breit gesehen. Gasheizung. Gasetagenheizung etc. Aber Ofenheizung. Also ich bin noch mit Ofenheizung irgendwie aufgewachsen. Und wenn damals irgendwie der Strom ausgefallen ist im Winter, wir hätten wenigstens noch die Möglichkeit gehabt, uns die Wohnung irgendwie warm zu heizen. Mhm. Das kriegst du ja heute gar nicht mehr hin. Wenn die Fernwärme ausfällt oder die Gaslieferung ausbleibt oder sonst irgendwas, die Zentralheizung ausfällt, hast du einen Scheiß. Dann kriegst du ja, was weiß ich, irgendwie unter 0 Grad in deiner Wohnung. Was machst du denn dann? Ja. Also im Zweifelsfall war es früher besser. Hättest du selbst helfen können. Obwohl es sind auch, Landwirtschaft hat richtige Verluste gehabt, nur nochmal zur Erinnerung, wir reden von 1979, ne? Nicht von diesem Jahrhundertwinterchen, was wir jetzt gerade durchleben. Nee, die Landwirtschaft hatte in der DDR hunderttausende tote Tiere zu beklagen. Die mussten Kühe mit Baggern aus Schneeklötzen rausfischen, ne? Und damals war ja viel landwirtschaftlich noch. Also vielleicht noch mehr als jetzt. Jetzt ist vielleicht alles ein bisschen technologisierter. Ja. Genau. Ich habe noch Bezeichnungen, die ich zu dem Thema gefunden habe. Also dieser Winter 1979 oder diese, das war ja nur eine Woche, hat diverse Bezeichnungen gehabt. Zum einen wurde es genannt in der DDR Winterkampf zum 30. Jubiläum der DDR. Dann die 6-Tage-Eiszeit. Eine Woche Sibirien in der DDR. Oder das aus einem Armeefilm, da wurde das tatsächlich genannt Kampfauftrag in Eis und Schnee. Das war in der Armeepropaganda der DDR der Slogan für diesen Winter oder für diese kurze Passage. Es waren in der Bundesrepublik 25.000 Soldaten im Einsatz, die Autos freigeschaufelt haben, die versucht haben, sich in Dörfer durchzuschlagen. Und in der DDR waren es wohl mehr als doppelt so viele Soldaten. Also ich glaube, diese Dimension, die kann man sich gar nicht vorstellen. Hm. Und mich hat verwundert, dass dieses Ereignis zumindest bei mir nicht im Geschichtsunterricht ein Thema war, weil ich finde das schon ein interessantes Thema, weil das hat irgendwie dazu geführt auch, dass Menschen so zusammengerückt sind und sich dann eben gegenseitig unterstützt haben. Ja. Da wird es wohl die ein oder andere herzerwärmende Geschichte auch geben in dieser kalten Zeit. Mhm. Aber zum Glück ist es lange her. Das ist ein Weilchen her, ja. Genau, also wie gesagt, wenn euch das Thema weiter interessiert, weil da gibt es noch vieles, vieles mehr zu erzählen. Stefan und Marc haben schon Schreck bekommen, als ich so Teile des Inhaltes zur Verfügung gestellt habe. Mhm. Guckt euch bei YouTube Dokus dazu an oder eventuell sogar aktuell in den Mediatheken, weil der Winter ist ja gerade ein Thema. Vielleicht gibt es da die ein oder andere Dokumentation in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen. Ansonsten findet ihr bei YouTube was und dann würde ich mal sagen, viel Spaß beim Angucken. Ja, und wie gesagt, man muss, glaube ich, final noch mal festhalten, auch wenn es beim aktuellen Wetter immer mal wieder verglichen wurde, auch die Meteorologen sagen ganz klar, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit damals, die Wetterlage. Also da sind wir noch weit von entfernt, ein Glück. Toi, toi, toi. Ja. Aber vielleicht ist es ja ein guter Bote für die nächsten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn die Winter halt auch mal wieder ein bisschen strenger wären. Ich bin mit diesem Jahr eigentlich sehr zufrieden. Ein strenger Winter. Also so viel Schnee. Stefan. Ja, ja. Ist so streng, der Winter oder so, ne? Wie ging das? Genau. Ja, ich freue mich auf jeden Fall darüber. Und ja, durch Homeoffice, René hat es gesagt, hat man das ein bisschen anders wahrgenommen. Jetzt. Wann warst du das letzte Mal draußen? Gestern. Stefan, das ist doch ständig extra, draußen. Hab extra vorgestern mein Auto freigeschippt und dachte mir noch, naja, geht ja schnell, da brauche ich keine Handschuhe mitnehmen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich meine Finger wieder gespürt habe, ja. Also ich war schon lange nicht mehr draußen, mir rennt der Stuhl auch hinterher, ich komme gar nicht mehr raus. Ist festgewachsen, okay. Na gut, nein, so schlimm ist es nicht. Man hat so seine Ziele jeden Tag mal irgendwie raus, ne? Aber lassen wir das, reden wir über was wirklich Lustiges. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Das Finale dieser Podcast-Folge. Das Grand Finale. Ja, richtig. Und zwar kommt jetzt das Witz-Battle. Und jetzt müssen wir wieder die Frage stellen, bei Marc ist die Fernsehzeitung eingetroffen rechtzeitig, nein, sodass ist sie er wieder nicht. Witze vorlesen kann. Ich habe eine alternative Quelle für lustige Textpassagen gefunden. Okay, das ist sehr gut, sehr gut. Und René hat wieder ein paar alte Witze ausgegraben. Ich habe natürlich wieder ein paar alte Witze ausgegraben. Nein, ich bin diesmal tatsächlich sogar im Thema geblieben. Aber das werdet ihr gleich merken. Genau. Dann würde ich sagen, legen wir los. Hier kommt unser Niveau-Limbo. Hier kommt das Witz-Battle in Folge 52 und wie immer beginnt unser heißgeliebter Marc. Okay. Kevin geht zum Arzt. Hallo, ich heiße Kevin, sagt der Arzt. Hallo, Kevin. Kevin, ich habe ein Problem. Der Arzt, das sagten sie bereits. Und er hatte rote Tonschuhe. Böse Namenswitze. Zwei Indianer gehen zum Medizinmann und fragen ihn, wie der Winter wird. Und der wirft daraufhin ein paar Steine in die Luft und sagt, oh, es wird ein kalter Winter. Geht in den Wald und sammelt viel Holz. Ja, am nächsten Tag kommen wieder ein paar Indianer zu ihm und die fragen ihn dann natürlich auch, wie der Winter wird. Und dann wirft er wieder die Steine in die Luft und sagt, es wird ein kalter Winter. Geht in den Wald und sammelt ganz viel Holz. Ja, und die folgenden Tage kommen dann immer wieder mal Indianer, auch von anderen Stämmen, zu diesem Medizinmann, der offenbar für seine Wettervorhersagen sehr bekannt ist. Und dann wirft er wie gewohnt die Steine in die Luft und sagt auch zu denen, es wird ein kalter Winter, geht in den Wald und sammelt viel Holz. Ja, und dann ist da aber so ein schlauer Indianer, der fragt sich, hat er denn, geht es denn da mit rechten Dingen zu, weiß er überhaupt, was er tut? Deshalb ruft der beim Wetteramt an und fragt dann beim Wetteramt so, sagen Sie, wie wird denn der Winter? Und da sagen die vom Wetteramt, oh, das wird ein sehr kalter Winter, die Indianer sammeln wie verrückt Holz. Ein Klassiker. Sehr schön. Schon fertig der Witz, ja? Okay. Entschuldigung, wollte mal einen längeren einwerfen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe auch natürlich heute nur Winterwitze passend zum Thema gesammelt. Und hier kommt der erste. Warum bauen Sie eigentlich nicht im Winter weiter, will der Bauherr wissen. Na, hören Sie mal, bei der Kälte würden uns ja alle Bierflaschen platzen. Den hätte ich auch fast vorgelesen, aber ich dachte mir, nein, das ist unter meinem Niveau. Da erzähle ich lieber so. Wir, warum die Baustellen im Winter still liegen. So ist es, wegen dem Bier. Genau. Welchen erzähle ich denn? Ach ja, komm, ich erzähle den ja. Ein Mann hat ein Bewerbungsgespräch bei der Deutschen Bahn. Er kommt 15 Minuten zu spät. Da fragt der Personalchef, ja, wissen Sie eigentlich, dass Sie 15 Minuten zu spät sind? Ja, und es ist mir auch egal. Sie sind eingestellt. Immer auf die Kleinen. Ein Bauer hat 3 Schweine. Und da der Winter kommt und er die Tiere vor der Kälte schützen will, sagt er zu seiner Frau, hast du was dagegen, wenn ich die Schweine mit ins Haus nehme? Und da sagt die, wie jetzt, sie sollen hier mit uns wohnen? Das geht auf keinen Fall. Denk mal an den Gestank. Und da sagt der Bauer, und die Tiere werden sich schon dran gewöhnen. Ein Klassiker. Der ist übrigens auch von Otto in abgewandelter Form. Ach ja. Es gibt wahrscheinlich nur 3 Witze. Genau. Eine Schnecke kriecht im Winter einen Kirschbaum hoch. Kommt ein Vogel vorbei und fragt, was machst du denn da? Und die Schnecke antwortet, ich will Kirschen essen. Aber da hängt doch nichts dran, sagt der Vogel. Wenn ich oben bin, schon, antwortet die Schnecke. Die Schneckenwitze. Gefällt mir. Ach übrigens, eins will ich hier einmal in aller Deutlichkeit sagen. Die Hölle ist der Ort, an dem die Engländer kochen, die Italiener den Verkehr regeln und die Deutschen Fernsehunterhaltung machen. Punkt. Amen. Ja. Sehr gut. Ein Schotte ist erkältet, aber weil er nicht zum Arzt gehen will, um sich das Geld zu sparen, wartet er einfach vor der Praxis, bis der Arzt rauskommt und dann sagt er, Herr Doktor, was tun Sie, wenn Sie erkältet sind? Und da sagt der Arzt, ich huste und niese. Schön. Fritzchen kommt von der Schule nach Hause und jubelt. Heute haben wir hitzefrei, sagt der Vater verwundert. Was, mitten im Winter? Und Fritzchen so, ja, die Schule brennt. Knaller. Auch den haben wir schon in abgewandelter Form bestimmt 10-mal erzählt. So ähnlich, ja. Sie sehen krank aus. Einen habe ich noch, einen kleinen Bonus. Ja, ich habe auch noch einen. Sehen, okay. Sie sehen eigentlich ziemlich krank aus. Ich verschreibe Ihnen einfach mal eine Pizza. Mit besten Grüßen, Dr. Oetker. Ich habe jetzt noch zum Abschluss einen Nerdwitz. Was ist der Unterschied zwischen Batman und Microsoft? Batman hat den Pinguin besiegt. Ah, so, das ist leider ein Witz, den man erklären schönes, muss. Schönes Schlusswort. Ja. Genau, für die, die es nicht wissen, Linux, das große Betriebssystem, an das Microsoft nicht rankommt mit Windows, hat als Maskottchen einen Pinguin. So ist es. Darf ich noch einen zum Schluss? Na dann, mach, komm, hau raus. Weil der ist unbezahlbar, wie ihr hören werdet. Man stelle sich vor, das Gesicht des Sitznachbarn, wenn man ihn auf dem Flug nach Barcelona fragt, was er denn so in London alles vorhat. Unbezahlbar. Ah, ja, das muss man wirklich mal machen. Ja, das ist da sehr gut. Da haben wir auch noch einen. Treffen sich zwei Männer auf der Straße und sagt der eine, oh, heute Morgen war es aber eisig kalt. Und da sagt er, echt, wie kalt war es denn? Na, ich weiß nicht genau, aber ich habe einen Anwalt gesehen und der hatte seine Hände in der eigenen Tasche. Oh. Ja. Jetzt, spätestens jetzt weiß ich, wir waren auf derselben Webseite. Ne? Aber den fand ich scheiße, den habe ich, wollte ich nicht erzählen. Ich fand den sehr gut. Du hast wahrscheinlich nicht verstanden, weil Anwälte haben ihre Hände immer. Genau. Okay, dann zur Erklärung, Stefan. Anwälte haben ihre Hände meist in den Taschen fremder Leute. Ja, da gibt's auch diesen, wir hatten letzte Woche den Witz oder irgendeinen in einer der letzten Folgen. Da sagt einer, und wie läuft's mit deiner Scheidung? Nee, wie willst du das mit der Scheidung machen? Naja, die Frau kriegt die Kinder, ich das Kindermädchen und unser Vermögen teilen wir auf unsere Anwälte auf. Ja, den habe ich neulich erzählt. Den hast du wie erzählt, war? Ja. Mir war so, als hätte ich den erzählt. Ja. Gut, wie auch immer, ihr könnt uns auch Witze erzählen. So, Kinders. Ja. Ne? Sagt uns mal, wer den Witzbattle jetzt gewonnen hat, das würde mich mal interessieren, das haben wir in den letzten Wochen nie ausgewertet. Ja, es wird spontan sagen ich, aber ja, postet ist einfach meine den persönliche Namen, Meinung. Postet einfach den Namen im Internet irgendwo unter irgendeinen Forumsbeitrag, wo ihr wollt. Postet ihr René, Stefan oder Marc. Thema ja. ist egal. Die Antwort völlig kommt egal. Auf wegen zu uns. Wurst. Weil ihr wisst ja, irgendwas ist doch immer. Na? Ja, das genau. war das Witzbattle in Folge 32. Vielen Dank dafür. Nochmal ein Applaus für unsere Witze. Und ja, dann würde ich sagen, das war doch wieder eine mega umfangreiche Sendung mit spannenden Themen, mit guter Wir Unterhaltung. Hoffen, es war was für euch dabei. Na, ich denke, da kann sich jeder was rauspicken. Marc, viel Spaß bei den nächsten Kursen. Na, halte dich ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es etwas zu berichten gibt. Ja, genau. Und ja, René, dir noch einen schönen Abend, würde ich sagen. Danke. Tschüss. Nein. In diesem Sinne würde ich sagen, das war die 52. Ausgabe vom Podcast. Irgendwas ist doch immer der Podcast mit René und Stefan und heute auch mit Marc wieder. Wir hören uns gesund und munter in 2 Wochen wieder, und dann wenn der Winter vorbei ist vielleicht. Und in diesem Sinne, euch eine schöne Zeit. Bis denn. Wir sagen tschüss. Tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran! Und hier sind die Outtakes. So, laut und deutlich sprechen. Kleine Notiz ja. an mich. Das ist sehr gut und bitte akzent- und dialektfrei. Ja, nein, weiß ich gar nicht, ob ich das so hinbekommen tät. Boah, so. Dann würde ich sagen, können wir anfangen, oder? Witze habt ihr? Fernsehzeitung ist gekommen? Ja. Ich hab eine gute Website gefunden. Ich habe das Gefühl, dass ich aus irgendeinem Grund unvorbereitet bin. Ich weiß nicht, warum. Ich habe eigentlich an alles gedacht. Du, René, ist zum 52. Mal der Fall. Ist kein Problem. Ich habe dieses Mal sogar geübt vorneweg. Jo, dann würde ich warte sagen, mal, fangen warte wir an, mal. Ja? Kleine Sekunde, bitte, ich muss die Heizung ausmachen, sonst fange ich hier gleich an, irgendwelche Mallorca-Lieder zu singen. Egal. Der Wendler ist übrigens nicht mehr bei Instagram. Ja, ein Glück. Nee, der Instagram ist nicht mehr beim Wendler. Alles klar. Gut, seid ihr alle bereit? Ja, sofort. Ich habe hier noch eine Kleinigkeit. Der Marc hat da noch was vorbereitet. Ist ja alles klar? So, ja. 5 Minuten unserer wertvollen Zeit sind bereits verstrichen. So. Konzentriert euch, ja? Geht los. Ja? Oh, du machst immer einen Druck. Warte doch mal. Ich habe mir überhaupt noch nicht meinen Text so im Kopf durchdacht. Du brauchst keinen Text, du liest doch eh alles ab. Ja, die Prompter-App. Gut. Handy. Ey, warte, Leute, einfach machen. Ja, wir kommen schon rein, wie immer. Scheiß Achtung. Drauf. Geht los. Einmal abgeliefert. Ja. Das ist wie im Podcast letztendlich, ne? Und mache ich jetzt auch, wenn hier Fragen zum Winter 1979 kommen, dann werde ich hier einen aus der Tasche aus der Hose lassen. Anderen raushauen. Okay, also nur noch Winter und dann Witzbattle, ja? Genau, ich yes. bin sofort wieder alles da, klar. ja? Achso, ja, dann gehe ich schnell. Nur mal kurz Pipi machen. Ja, mit dem Marc kannst du auch keine 2-Stunden-Sendung machen. Ich habe gerade getrunken, das war gemein. Nein, mit Marc kann man keine Live-Sendung machen, 2 Stunden. Wir können die Bänder stoppen. Genau, dann stoppen wir jetzt.